Ja, oh, das ist laut. Moin zusammen, ich begrüße alle herzlich, ich freue mich hier zu sein. Ich wurde gerade schon kurz vorgestellt. Ich bin Rudi oder Rudolf, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, aber ich nenne mich selber immer Rudi. Freue mich sehr hier zu sein. Ich bin zusammengekommen mit meiner Frau, die dort hinten sitzt, und unser Kleinen, die ist seit heute 4 Wochen alt, und meinen zwei Kindern, die jetzt in der Dankeschön. Die jetzt in der im Kindergottesdienst sind. Freue mich hier zu sein. Ich sollte kurz ein bisschen was erzählen zu mir. Ich bin Pastor, muss man eigentlich sagen, gewesen im Hafen Hamburg, und bin jetzt eigentlich in Elternzeit, weil unsere Kleine da ist. Und genau, und bin gerade in Elternzeit und werde aber nach der Elternzeit nicht zurückkehren in den Hafen, wo ich war, sondern selber Gemeinde gründen in Hamburg. Also ich bin aus Hamburg, dort groß geworden, geboren auch, und werde im September dieses Jahres neue Gemeinde gründen, auch FEG, im Hamburger Osten beziehungsweise im Stadtteil Barmbek. Da starten wir, genau. Das ist so zu mir. Wir haben auch einen Rundbrief und wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die für uns beten als neue Gemeinden und uns aufs Herz mitnehmen, für uns beten und vielleicht so her, dass der Herr es auf den Herzen liegt, mitdenken, vielleicht mithelfen, mitinvestieren in die Gemeinde. Also falls ihr Interesse habt, den Rundbrief haben wollt, kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse habt, die schreibe ich mir gerne auf und dann kriegt ihr den Rundbrief für die Infos. Genau. Soweit zu mir. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt und mich kennenlernen wollt, dann dürft ihr das gerne am Ende des Gottesdienstes tun. Bevor wir jetzt die Predigt hören, will ich gerne noch einmal beten. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns bist wie ein Vater, wie wir gesungen haben. Dass du uns liebst, dass wir dich Vater nennen dürfen. Vater, hilf uns, wenn wir jetzt auf dieses Wort hören, dass wir das wahrnehmen als dein Wort, nicht als mein Wort, sondern dass du redest. Vater, nimm es und veränder du uns. Zieh uns hin zu dir und lass uns erkennen, wie groß und wie herrlich du bist. Lass die Worte meines Mundes und das Sinn, das Reflektieren all unserer Herzen wohlgefällig vor dir sein. Du unser Herr und Erlöser. Amen. Einer der bekannten Verse, einer der berühmtesten Verse, die wir alle kennen, wir haben ihn gerade gehört, und wenn wir wollten, könnten wir ihn wahrscheinlich im Gleichklang im Kanon singen, ist Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was heißt das eigentlich? Wir haben diesen Vers, wir kennen ihn wahrscheinlich aus Kindestagen, schon so oft gehört, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so ganz den Zusammenhang wissen oder so das Große, das Wunderbare, das Besondere aus diesen Versen hören. Wir haben gerade den Zusammenhang ge ge gehört, in dem dieser Vers steht. Jesus spricht mit Nikodemus, einem jüdischen Führer des Volkes, ein Leiter. Und er kommt zu ihm bei Nacht und sie haben dieses Gespräch über die Wiedergeburt oder die Geburt von oben. Und Nikodemus versteht nicht so ganz, was Jesus mit ihm von ihm will. Er sagt, du musst von neuem geboren. Und Nikodemus denkt, was, wie? Muss ich irgendwie ein zweites Mal geboren werden, zurück in den Mutterleib? Und Jesus erklärt ihm, nee, du verstehst nicht die himmlischen Dinge, du bist ein Lehrer Israel und du weißt es nicht. Ich halte es jetzt kurz, es ist noch ein bisschen mehr. Und dann sagt Jesus ihm, erinnert er ihn an diese alte Geschichte aus dem Alten Testament, als das Volk Israel gebissen wurde von Schlangen. Und er sagt, weißt du noch, wie das damals war, als das Volk gebissen wurden von Schlangen. Was ist passiert? Gott hat eine Schlange genommen oder hat Mose den Auftrag gegeben, eine Schlange aus Bronze zu bauen und hat sie hochgehalten und jeder, der auf diese Schlange geschaut hat, wurde gerettet und musste nicht sterben. Und Jesus sagt, so muss der Sohn des Menschen, beziehungsweise so muss auch der Sohn des Menschen erhoben werden. Und dann kommt unser Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Ich persönlich bevorzuge Übersetzungen, die folgendermaßen heißen, zum Beispiel aus der neuen evangelistischen Übersetzung, wo es heißt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Warum diese Übersetzung? In so einer Luther-Übersetzung wie, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, benutzen wir das Wort sehr. Eigentlich steht da im Griechischen das Wort sehr nicht. Da steht einfach nur das Wort so. Und dieses Wort so will etwas anzeigen, auf etwas hindeuten, im Sinne von so, Doppelpunkt, so auf diese Art und Weise hat Gott uns geliebt. Also so auf diese Art und Weise hat Gott uns geliebt und gab seinen Sohn und so weiter. Also irgendwie will der Text uns sagen, Gott hat etwas getan, ähnlich parallel wie zu diesem Zeichen aus der Vergangenheit mit der erhängenden Schlange. So auf diese Art und Weise hat Gott uns geliebt. Jesus am Kreuz ist in irgendeiner Weise das Zeichen der Liebe Gottes. Und was das bedeutet, das möchte ich mit uns heute reflektieren und beschreiben. Und wir werden das ein bisschen anders machen, als ihr das vielleicht kennt oder vielleicht sogar erwartet. Wir werden diesen Text jetzt nicht im unmittelbaren Zusammenhang, im Zusammenhang mit Nikodemus betrachten, sondern ich möchte diesen Vers quasi einen Schritt zurückgehen und diesen Vers in einen größeren Zusammenhang stellen. In einen größeren Zusammenhang der Bibel. Denn Johannes 3,16, dieser Vers, wo es um das Zeichen der Liebe Gottes geht, so auf diese Art und Weise, ist Teil einer größeren Geschichte. Teil einer Geschichte, die sich durch die gesamte Bibel zieht, mit bestimmten Bildern und Motiven im Johannesevangelium, aber auch im Alten Testament. Und das möchte ich uns erzählen. Johannes 3,16 ist Teil einer größeren Geschichte. Johannes 3,16 ist Teil einer Liebesgeschichte. Und wenn ihr wie ich seid, vielleicht eher zu der nüchternen Sorte gehört, dann gehören so Liebesfilme wahrscheinlich nicht so unbedingt zu euren Lieblingsgenre. So Liebesfilme wie Pretty Woman, Dirty Dancing und Pretty Woman oder wie sie auch alle heißen, gehören wahrscheinlich nicht so wirklich zu euren Lieblingsfilmen, meiner auch nicht. Aber ich glaube, es gibt eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die wir alle hören sollten. Ich glaube, dass die beste Liebesgeschichte nicht die ist, die irgendwie Steven Spielberg oder James Cameron oder Hollywood geschrieben hat oder sogar Bollywood. Ich glaube, die beste Liebesgeschichte ist die Geschichte, die Gott geschrieben hat, die Gott begonnen hat, eine Geschichte in der Bibel. Und diese Geschichte möchte ich uns einmal erzählen. Und ich werde jetzt ein bisschen erzählen, ich werde ein bisschen erklären. Ihr dürft zuhören, ihr dürft vor allem mitdenken. Alles, was ich sage, ist relevant. Wenn ihr zwischendurch denkt, warum redet er so viel und kommt nicht zum Punkt, das hat alles seinen Platz. Also hört gerne die Geschichte und denkt mit. Diese Geschichte beginnt gewissermaßen am Anfang. Ja, bei Adam, bei dem ersten Menschen sozusagen. Wo der Gott des Universums sich Menschen schafft, um mit ihnen in Beziehung zu treten. Aber was machen die Menschen? Sie reißen sich los von Gott, sie lehnen ihn ab, sie erwidern seine Liebe nicht, sie sagen zu Gott, nein, danke. Diese Geschichte beginnt gewissermaßen noch an späterer Stelle mit Abraham, der in der jüdischen Tradition als so eine Art Antwort auf den Fall Adams bedeutete. Adam brachte den Fluch der Trennung von Gott. Und durch Abraham sollte Segen in die Welt kommen, beziehungsweise durch die Nachkommen oder den einen Nachkommen sollte Segen durch die Welt kommen. Aber diese Geschichte wird konkret durch die späteren Nachkommen oder Kinder von Abraham, durch das Volk Israel. Und was ganz interessant ist, ist, wie dieses Volk Gottes und die Geschichte, wie Gott mit diesem Volk in Beziehung tritt, Bund tritt, wie das beschrieben wird. Denn die Propheten, an späterer Stelle, benutzen ein ganz bestimmtes Bild, ganz bestimmte Sprache. Sie benutzen das Bild einer Ehe, einer Hochzeit, die passiert. Wo Israel und das Volk, Gott und Israel zusammenkommen. Und wenn ihr meint, dass Pretty Woman oder irgendwelche anderen Liebesfilme sehr romantisch sind, dann hört mal, was über Israel und Gott und ihr Kennenlernen beschrieben wird. Ich lese eine Stelle aus Hesekiel und wir könnten noch verschiedene Stellen anschauen. Bei Jeremia, bei Jesaja. Ich lese aus Hesekiel 16, 3 bis 8, aus der NEU, die Übersetzung. So erging es dir bei deiner Geburt. Man schnitt dir nicht die Nabelschnur ab. Man hat dich nicht gebadet und mit Salz eingerieben und dich nicht in Windeln eingepackt. Niemand hatte Mitleid mit dir. Niemand hat dich entsprechend versorgt. Man warf dich hinaus aufs freie Feld. So verabscheut warst du bei deiner Geburt. Da kam ich vorbei und sah dich zappeln in deinem Blut. Als du so da lagst, sagte ich zu dir, du sollst leben. Ja, zu dir in dem Blut sagte ich, du sollst leben und wachsen wie eine Blume auf dem freien Feld. So erblühtest du auf und wurdest zu einer höchst anmutigen Frau. Als ich wieder vorbeikam, sah ich, dass die Zeit der Liebe für dich gekommen war. Da breitete ich meinen Mantel über dir aus und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir die Treue und schloss den Bund der Ehe mit dir. So wurdest du mein. Der Gott des Universums schließt mit Israel, einem kleinen, unbedeutenden Volk im vorderen Orient damals, eine Beziehung. Er tritt in Bund mit ihr, nimmt sie geistlich, bildlich gesprochen, übertragen zu seiner Frau. Sie wird zur Braut Gottes. Und wenn man weiterliest, wird beschrieben, wie diese Frau gereinigt wird und von ihrem Blut und Schmuck bekommt und dann schön wird und ein Ansehen der Schönheit hat. Das tut Gott. Er nimmt sie zur Braut. Aber was macht das Volk? Was macht das Volk Israel? Die Braut, die geliebte Frau Gottes. Es reißt sich los von Gott. Es läuft weg. Die Geschichte wiederholt sich. Die Menschen waren weggelaufen und das Volk tut es wieder. Es läuft weg und dient und liebt andere Götter. Es sucht ihre Befriedigung in anderen Göttern. Besser gesagt, es nimmt die Ressourcen, die Gott ihr gibt, und dient damit anderen Göttern. Das lesen wir auch in Ezekiel, wenn man weiterliest, Verse 15, 22. Aber du hast auf deine Schönheit vertraut, hast deinen Ruhm missbraucht und dich zur Hure gemacht. Jeden, der vorüberkam, locktest du mit deinen Reizen. Jeden botest du dich an. Und bei all deinen Gräueltaten und deiner Prostitution hast du nicht an deine Jugendzeit gedacht, als du nackt und zappelt in dein Blut dalagst. Oder Jeremia, an Randestelle, Jeremia 2, 32 bis 33, sagt: Jeremia, vergisst ein Mädchen seinen Schmuck, eine Braut ihren prächtigen Gürtel? Doch mein Volk vergaß mich, nur so unendlich lange Zeit. In der Jagd nach Liebhabern bist du unübertroffen, so hast du dich an deine Verbrechen gewöhnt. Das Volk, die Braut, wird hochmütig, verliebt sich in sich selbst. Es nimmt das Gute, die guten Ressourcen, die Gott dir gibt, und dient und liebt damit andere Götter und sucht Befriedigung in ihnen. Und das ist ein Bild letzten Endes für Sünde. Sünde ist ja so ein Wort, was heute in unserer Zeit sehr verpönt ist, sehr versteht kein Mensch mehr, will auch wahrscheinlich keiner verstehen und ist auch ein bisschen karikiert. Es gibt diese alte Dr. Oetker-Werbung, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, über so einen Schokoladenpudding. Und in diesem Schokoladenpudding sitzen zwei Nonnen und essen diesen super leckeren Schokoladenpudding. Und weil dieser Schokoladenpudding so super schmeckt, unverschämt lecker natürlich, sitzt dort die eine Nonne, isst ihn, genießt ihn und kriegt auf einmal ein schlechtes Gewissen. Und dann sagt sie, während sie so isst, zu ihrer Vorgesetzten wahrscheinlich: Ist das nicht eigentlich Sünde? Und dann sagt die andere Nonne, weil der Pudding nur 0,3% Fett hat: Nee, schmeckt nur so. Komische Werbung, ist eine alte Werbung, kennt ihr vielleicht. Aber ne, was ist das Folgende, was ist das Bild, was hinter dieser Werbung steht? Erstens, Gott ist ein liebloser Spielverderber, der das Gute und Schöne, was wir eigentlich haben könnten, was wir genießen könnten, uns einfach verbietet. Gott ist so ein Erbsenzähler. Ja, und Sünde wird in dieser Werbung, das steht so ein bisschen im Hintergrund, verstanden im Grunde als eine Art Regelverstoß. Hier ist eine Regel, ein Gebot, und die, wenn ich das übertrete, dann habe ich eine Sünde begangen. Aber in der Bibel geht das Verständnis von Sünde viel tiefer. Sünde ist nicht erst die Tatsünde, wo ich ein Gebot breche, sondern Sünde ist viel tiefer. Sünde ist ein Beziehungsproblem. Sünde ist ein Liebesproblem. Seht ihr, Israel, das Volk, hat was Folgendes getan. Gott liebt sie, aber es nimmt die Ressourcen von Gott, ja die Kleider und den Schmuck, und es nutzt es zum Götzendienst mit anderen Göttern. Es verliebt sich in sich selbst und vergisst Gott und sucht Befriedigung in anderen Dingen. Und letzten Endes tun wir, wenn wir sündigen, genau das. Jedes Mal, wenn wir sündigen. Wir vergessen es, das Gute, was wir haben. Unsere Familien, unser Vermögen, unser Wissen, unsere Bildung, all diese Dinge, das sind an sich erstmal gute Dinge. Aber was machen wir? Wir verlieben uns nicht nur selbst, wir vergessen Gott und mehr noch, wir suchen in diesen Dingen letztlich unsere Befriedigung, unsere Erfüllung. Das ist die eigentliche, wenn man so will, Definition von Sünde. Befriedigung und Erfüllung in etwas zu suchen an der Stelle Gottes. Befriedigung in der Gabe zu suchen statt in dem Geber. Und daraus folgt dann unsere Tatsünden, weil wir irgendetwas mehr lieben als Gott oder von irgendetwas Erfüllung und Annahme wollen. Und das ist das Problem von Sünde. Und das war damals bei Israel so und ist bei uns heute. Aber machen wir mit der Geschichte weiter. In dieser gebrochenen Beziehung will und kann Gott nicht leben. Er zieht weg. Weg aus dem Haus, weg aus dem Tempel, wo er seinem Volk, seiner Braut immer wieder begegnete. Und auch das Volk Israel, die Frau, die Braut, muss wegziehen. Sie wird verschleppt, kommt ins Exil und muss in einem Volk leben, worüber die Propheten sagen, mit dem es gehurt hatte. So sieht's aus. Aber Gott ist noch nicht zu Ende. Obwohl nicht nur die gesamte Menschheit, seit der er sich von Gott getrennt hat und weggelaufen ist, und jetzt auch das Volk Israel, die Frau, die eigentlich ein Vorbild für alle andere sein sollte, bleibt Gott treu. Und er sagt ihnen: Ich werde euch zurücknehmen. Und nicht nur euch, sondern letzten Endes die ganze Welt. Und wenn das passiert, dann wird das schön sein. Dann wird das herrlich sein. Das wird wie sein wie eine erneute Hochzeit, wie eine erneute Verlobung. Folgendes sagt, lesen wir weiter in Ezekiel zum Beispiel, Vers 60. Aber ich will an meinen Bund mit dir denken, der sich deiner Jugendzeit gilt, und will einen ewigen Bund mit dir schließen. Und dann Jesaja 54, Verse 5 bis 7, heißt es: Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Er ist Jahwe, der Allmächtige, Gott, dein Befreier. Er ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Denn wie eine verstoßene und tiefgekränkte Frau rief Jahwe dich zurück. Wie kann man denn seine Jugendliebe verstoßen, sagt dein Gott. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen hole ich dich wieder heim. Gott sagt, ich werde euch zurücknehmen, die ganze Welt, und es wird schön sein. Und es wird dann wieder eine erneute Hochzeit. Und die Erfüllung davon sehen wir im Neuen Testament, wozu wir jetzt kommen. Aber bevor wir das tun, müssen wir noch ein bisschen was verstehen, wie Hochzeiten damals im antiken Israel funktioniert haben. Heute ist es ja so, in der Regel geht der Mann zu einer Frau, hält um ihre Hand an, macht einen Antrag und dann ist man verlobt und heiratet. In Israel war das ähnlich, aber anders. In Israel ging ein Mann und hielt um die Hand seiner Frau an, in der oft arrangiert durch den eigenen Vater. Und er ging zu der Frau und er gab ihr nicht so einen Ring wie den hier, sondern er gab der Frau einen Becher Wein. Und er sagt ihr sowas wie, dieser Wein hier steht für mein Blut, für das Leben, für mein Leben, das ich mit dir teilen will. Und wenn die Frau von dem Wein trank und der Mann von dem Wein trank, dann war der Bund geschlossen. Dann waren sie offiziell Mann und Frau. Nur die Hochzeit würde dann zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Oft lag zwischen dieser Vermählung und der eigentlichen Hochzeit so ein Jahr. Und in der Zwischenzeit ging dann der jetzt Mann, Ehemann, weg und bereitete im Haus seines Vaters die zukünftige Wohnung vor. Und dann ungefähr, wenn die Zeit gekommen ist, würde er zurückkommen und seine Frau holen und dann würde im Haus des Vaters die Hochzeit stattfinden. Und ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das anzeigen. Wie man sich so eine Hochzeit in der Antike damals vorstellen kann, sieht man vielleicht so ein bisschen in diesem Bild. Also es war festlich und schick, wie heute bei uns Hochzeiten. Ja, die Frau war ähnlich wie heute, weiß gekleidet mit einem Schleier. Aber auch der Mann war besonders gekleidet. Er trug eine Krone wie ein König und ein Gewand wie von einem Priester. Genau genommen war er gekleidet wie der höchste Priester, wie der hohe Priester. Soweit. Ich sage das nicht irgendwie einfach nur so, weil ich hier irgendwie Wissen weitergeben will, sondern es ist relevant. Machen wir mit der Geschichte weiter. Der Gott des Universums kommt auf dieser Welt. Er kommt in der Person seines Sohnes auf dieser Welt. Und er kommt zu den Menschen und redet mit ihnen. Er redet zu jemandem wie Nikodemus, einem gebildeten Mann, den Hochangesehenen. Aber er geht auch zu den Verachteten im Volk. Er geht zu einer mehrmals geschiedenen Samariterin und begegnet ihr. Er geht zu den Kranken und heilt sie. Und er gibt den Hungernden zu essen. Und das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium tut, ist welches? Auf einer Hochzeit. Wo tut er das auf einer Hochzeit? Er verwandelt Wasser in Wein. Folgendes lesen wir Johannes 2, Vers 11. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit. Ein Kapitel weiter, Kapitel 3. Kurz nachdem diese Geschichte mit Nikodemus erzählt wird, es wird beschrieben, wie Johannes der Täufer gefragt wird von seinen Jüngern eine bestimmte Frage über Jesus. Und ich habe diese Stelle nie verstanden. Johannes gibt so eine komische Antwort, wo man den Eindruck hat, das ist gar keine Antwort auf die Frage. Er gibt die folgende Antwort. Er sagt, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, und damit meint er sich aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Mit anderen Worten, Johannes sagt, Jesus ist ein Bräutigam. Und dann ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 6, als Jesus von einer Volksmenge, als sie ihm nachfolgen und es zur Brotvermehrung kommt und sie ein gemeinsames Mahl haben, zitiert Jesus aus Jesaja 54, der Stelle, von der wir gerade gehört haben, wo Gott sagt, ich werde euch zurücknehmen. Und dann eines Abends, in Kapitel 13, setzt sich Jesus mit seinen Jüngern zum Tisch und Jesus und Johannes kommentiert, Jesus, die liebte die Seinen bis ans Ende. Und als sie da so sind und das Abendmahl zusammen haben, das letzte Mal, gibt Jesus seinen Jüngern einen Becher Wein. Und er sagt ihnen, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, der Blut des Bundes. Nicht nur für euch, sondern für alle. Der Bund des neuen Bundes. Und dann ein Kapitel weiter sagt Jesus Folgendes in Kapitel 14. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Merkt ihr was? Kennt ihr das, wenn ihr eine gute Serie, einen guten Film schaut und es gibt so kleine Andeutungen und Hinweise und ihr ahnt schon, was kommt? Meine Frau hasst das, wenn wir einen Film gucken, weil ich darauf immer sehr achte und dann immer direkt verrate, was gleich passiert. Aber ihr kennt das. Wir merken, hier baut sich was auf, hier braut sich etwas an. Aber das ist nur der eine Teil der Geschichte. Denn es ist so, der Bräutigam kommt, aber die Menschen weisen ihn ab. Die Geschichte wiederholt sich. Folgendes lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Johannes erzählt uns, er kam in die Welt, der Bräutigam, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Johannes 1, 10 bis 11. Johannes 3, 19. In dem Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und an anderer Stelle spricht er zu den Pharisäern und sagt, ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Den, der sie liebt, der gekommen ist, um sie zu retten, den weisen die Menschen ab. Wieder einmal. Man will ihn loswerden. Man will ihn kreuzigen. Das Volk schreit zu Pilatus, der diesen Tod, diese Kreuzigung hätte verhindern können. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus wird geschlagen, er wird angespuckt, er wird verspottet und letztlich wird er mit der Kreuzigung auf die schlimmste und widerwärtigste und schrecklichste Art und Weise der Hinrichtungsart, die die Menschen damals in der Zeit kannten, umgebracht. Der sie retten will, den weisen die Menschen ab. Sie bringen ihn um. Was nun? Was wird Gott tun? Wo sich die Geschichte wieder einmal wiederholt hat. Wird Gott auch einen Schlussstrich ziehen? Es reicht und dann donnert es und die Erde bebt und das Universum hört auf zu sein und alles geht verloren und die Menschen gehen in ihrer Vergessenheit, in ihrer Lieblosigkeit, in ihrer Sünde auf ewig verloren. Aber schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Als Jesus letztlich verurteilt wird und verspottet wird und geschlagen wird und dann ans Kreuz gebracht wird, beschreiben uns alle Evangelisten, alle Schreiber der Geschichte von Jesus, schreiben sie uns, dass Jesus, als er geschlagen wurde, dass man ihm eine Krone aus Dorn machte. Folgendes lesen wir in Johannes 19,2. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Und dann lesen wir weiter, also die Evangelisten erzählen uns alle, man hat Jesus ausgezogen, aber man ließ ihm für eine Zeit lang sein Gewand. Er durfte es für Zeit lang tragen. Johannes ist uns der Einzige, der erklärt, was für ein Gewand das war, wie das aussah, das Gewand, das Jesus in der Zeit trug. Wir lesen Johannes 19, 23. Das Untergewand aber war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Wisst ihr, wer solche durchgehend gewebten Untergewänder ohne Naht trug? Die Priester. Und erinnern wir uns noch daran, was ein Bräutigam damals zu seiner Hochzeit trug? Krone und Priestergewand. Jesus ist am Tag seines Todes, seiner Kreuzigung, gekleidet wie ein Bräutigam. Aber es geht weiter. Als Jesus dort am Kreuz hängt und kurz bevor er sterben würde, sagt er, ich habe Durst. Und man bringt ihm eine Flüssigkeit, etwas zu trinken. Es wird auf eine Flüssigkeit getränkt, auf den Stock und ihm hingehalten. Und wenn ihr in eure Übersetzungen schaut, dann wird dort stehen, es war Essig. Genau genommen war es Weinessig, also eine Mischung aus Wein, der irgendwann zu Essig wurde, mit Wasser. Eigentlich, wörtlich war es saurer Wein. So übersetzt noch einige englische Übersetzungen. Das Letzte also, was Jesus tut, ist, einen letzten Schluck sauren Wein zu trinken. Und es das heißt dann, als Jesus von dem, und ich gänze hier, sauren Wein genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. An dem Kreuz, wo die Welt, wo die Menschen, wo wir, letztlich wir, in unserer Lieblosigkeit, in unserer Vergessenheit, wo wir Gott im Fleisch, Jesus, abgewiesen haben, letztlich umgebracht haben, auf die schlimmste und widerwärtigste Art und Weise, wo wir wieder einmal gesagt haben, nein, danke, und sich diese Geschichte wiederholt. Dort an dem Kreuz, Da, wo wir zu Gott Nein gesagt haben, sagt Gott Ja. Ja, ich will. Ja, ich will euch. Symbolisiert durch diesen kleinen letzten Schluck sauren Wein. Gott sagt am Kreuz zu uns, ich nehme euch zurück. Ich nehme euch, ich komme in Beziehung mit euch. Ich nehme euch zurück als meine Braut, als meine Frau. Das tut Gott. So hat Gott uns geliebt. So hat Gott uns die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, seinen einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So hat Gott geliebt. So hat uns Jesus geliebt. Er trug die Dornkrone. Er ließ sich schlagen und trank den bitteren, sauren Wein, diesen bitteren, und ließ sich die Kleider abziehen und stand nackt da. Warum? Damit wir einmal eine ewige Krone bekommen. Damit wir niemals den bitteren Geschmack der ewigen Verlorenheit schmecken müssen. Sondern damit wir einmal neue Kleider, heile Kleider, schöne Kleider haben und einmal vor Gott stehen. So hat uns Gott geliebt. So, auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht, wie ihr eurem Partner eure Liebe erklärt habt. Oder wie ihr vielleicht einen Heiratsantrag gemacht habt. Gott hat seinen Antrag an die Welt am Kreuz gemacht. Ich glaube, das ist die beste Liebesgeschichte. Ich glaube, da kann Hollywood nicht mithalten. Ich glaube, Bollywood auch nicht. Ich möchte zum Schluss ein paar Gedanken, ein paar Anwendungen mit uns so durchdenken, wie wir das, was wir gehört haben, vielleicht begriffen haben, anwenden können. Vielleicht ist hier einer, der sagt, tolle Geschichte, ich kenne diesen Gott nicht. Wenn das so ist, Gott lädt dich ein, Ja zu ihm zu sagen. Die Hände sind offen. Der Wein ist getrunken. Er lädt dich ein, zu ihm Ja zu sagen und Beziehung mit ihm zu treten. Aber auch für uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind und glauben, ist dieses Kreuz immer noch diese wichtigste Botschaft überhaupt. Ja, wir kennen Johannes 3,16 wahrscheinlich aus unserer Kinderstunde und wir haben es im Kopf, aber was macht das eigentlich mit uns? Seht ihr, vielleicht fühlt der eine sich verlassen, von vielen verlassen, von den meisten verlassen, vielleicht sogar von Gott verlassen. Fragt sich, werde ich hier gesehen? Wie kann Gott das zulassen in dieser Situation? Wie kann Gott Corona zulassen, diese Pandemie? Wie kann Gott einen Krieg in Syrien, in der Ukraine, in Äthiopien zulassen? Wie kann das sein? Oder andere hat Sorgen, Probleme, Ängste. Wie wird es mit mir weitergehen? Wie wird es in meiner Zukunft aussehen? Oder jemand fragt sich so, werde ich von Gott gesehen? Ist das, was ich tue, macht das überhaupt Sinn? Bin ich überhaupt liebenswürdig? Am Kreuz hat Gott ein für alle Mal bewiesen, dass er uns liebt, dass er dich sieht. Das Kreuz ist der absolute Liebesbeweis. Ich sag immer, bisschen kitschig, ich sag's trotzdem, wir brauchen nicht den 14. Februar, um zu wissen, dass wir geliebt sind. Wir brauchen keinen Valentinstag, um zu wissen, dass wir von Gott geliebt sind. Wir können es am Kreuz jeden Tag wissen. Heute am 1. Mai. Das Kreuz ist der absolute Liebesbeweis. Und wisst ihr, das gilt nicht nur für uns, die vielleicht gerade Herausforderungen haben, Probleme haben oder für die, die eher so emotional oder sentimental ist. Das gilt für uns alle, auch für die Nüchtern unter uns. Weil letzten Endes, und das liegt in der Natur, wie wir geschaffen sind, sind wir alle auf der Suche nach Annahme, nach Anerkennung und suchen unseren Selbstwert in bestimmten Dingen. Vielleicht kennen wir Johannes 3,16 seit Jahren. Und wissen das, ja, Gott liebt mich. Ja, Johannes 3,16 ist wahr. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Aber wir haben das als eine theologische, theoretische Wahrheit in unserem Kopf, die wir abnicken seit unserer Kindheit. Aber was macht das mit uns? Wir kommen nicht auf die Idee, wir wagen es nicht, diese Wahrheit in unserem Alltag anzuwenden und zu erkennen, das ist zutiefst praktisch. Wir sagen, ja, Gott liebt mich, aber im Alltag suche ich mir meine Annahme, meinen Selbstwert in anderen Dingen. In meinem Job, in meiner Karriere, in meiner Beziehung, in meiner Ehe, meinen Kindern, in meinem Erfolg, in meiner Bildung, in so vielen Dingen. Aber das Kreuz sagt uns, Jesus ist die Basis deiner Annahme, deines Wertes, deiner Anerkennung. Das Kreuz ist das, die Basis aller Liebe. Das Kreuz ist der absolute Liebesbeweis. Also erinnern wir uns daran. Eine Sache noch. Ich weiß nicht, wie das war, als ihr damals, wenn ihr verheiratet seid, war. Vielleicht erinnert ihr euch daran, bei mir war es auf jeden Fall so, wie man aufgeregt war. Ja, kommt gleich meine Frau oder andersrum auch. Bei mir und meiner Frau war das so, meine Frau war so aufgeregt, kurz vor der Trauung, und das ist dokumentiert auf Bildern, dass sie geweint hat. Warum hat sie geweint? Weil sie irgendwie Angst hatte, die Befürchtung hatte, dass sie mir nicht gefallen würde, was natürlich Quatsch war. Sie ist und war eine wunderschöne Braut, ist es heute noch. Aber der Punkt ist, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn es so ist, dass Jesus wiederkommen wird und er wird uns holen und es wird, wie Johannes in seiner Offenbarung sein, ein Hochzeitsfest sein am Tisch des Lammes. Wenn Jesus kommt als der Bräutigam uns holt, dann wollen wir ihm gefallen. Dann werden wir uns auf ihn vorbereiten. Dann werden wir so leben, dass es ihnen. Deshalb sagt Jesus in Johannes 13, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das will ich uns auch mitgeben. Wenn wir Gott lieben und wenn wir diese Liebeserklärung gesehen haben, dann lasst uns Gott mit Liebe zurückantworten. In unseren Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, in der Ehe, bei den Kindern oder wo auch immer. Gott lieben im Alltag. Und jetzt habe ich ganz viel geredet. Wenn ihr alles vergessen habt, was ihr gesagt habt, dann dieses eine. Lasst uns am Kreuz festhalten. Darüber anbeten, darüber staunen. Nicht denken, das habe ich ja begriffen, sondern immer und immer und immer und immer wieder darüber nachdenken, was das Kreuz bedeutet. Wie Gott ganz penibel durch die Zeit vorausgeplant, das so plant und organisiert, um uns zu zeigen, ich liebe euch wirklich. Lasst uns immer und immer und immer wieder darüber nachdenken. So hat Gott uns geliebt. Er gab seinen Sohn, seinen einzigartigen Sohn, damit jeder in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das gilt uns. Lass uns darüber staunen, anbeten, über die Länge und Tiefe und Höhe und Breite der Liebe Gottes. Gott hat uns geliebt und er hat es am Kreuz bewiesen. Lass mich beten. Vater, das wollen wir neu erkennen und bewegen und verdauen und bewegen in unserem Herzen. Du hast uns geliebt. Und du hast es nicht nur irgendwie geliebt, du hast den absolut schönsten Liebesbeweis, Herr, uns gezeigt, vorausgeplant, orchestriert in der Geschichte, in der Zeit, um uns zu sagen, dass du uns liebt. Herr, hilf uns, das zu begreifen und anzuwenden, uns daran festzuhalten, zu erkennen, dass dein Kreuz der absolute Liebesbeweis ist. Herr, wir danken dir für dieses Kreuz, für deine Liebe, die du gezeigt hast. Hilf uns, daran festzuhalten und selber auch diese Liebe weiterzugeben und zu reflektieren. Wir danken dir für dieses Kreuz, für dein Evangelium. Amen.